Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 41 des Gabelbissen Podcast. Im Gegensatz zur letzten Sendung wird es heute mal ziemlich kalorienarm. Okay, vorausgesetzt, ihr verwendet relativ wenig Zucker und relativ wenig Milch. Am besten ihr trinkt es so wie ich, weil dann ist er wirklich äußerst kalorienarm. Die Rede ist von einem meiner liebsten Getränke überhaupt, dem Kaffee. Österreich ist ja bekannt für seine Kaffeehauskultur, für seine große Auswahl an Kaffeevariationen. Und da habe ich mir gedacht, diesem Thema widme ich mal eine ganze Folge, weil es ist ja wirklich sehr, sehr umfangreich. Und somit habe ich mir gedacht, gebe ich euch mal einen kleinen Überblick über österreichische Kaffeehauskultur. Österreicher lieben ja den Kaffee. Wenn man sich die Statistik so ansieht, dann fällt einem das sofort auf. Denn in der weltweiten Statistik, so mit Stand 2012, rangieren die Österreicher auf Platz Nummer 2 mit sage und schreibe 9,08 Kilogramm pro Kopfverbrauch pro Jahr. Der Durchschnitt in der Europäischen Union liegt übrigens bei 4,83 Kilogramm. Die Nummer 1 geht an Finnland in dem Fall. Da werden noch mehr getrunken, und zwar 12,01 Kilogramm Kaffee. Das ist ja wirklich äußerst beachtlich. Deutschland rangiert im guten Mittelfeld mit 6,48 Kilogramm. Das Schlusslicht bildet, ich war selbst erstaunt, die Türkei mit 0,55 Kilogramm. Ich hätte mir ehrlich gesagt gedacht, dass in der Türkei mehr Kaffee getrunken wird, dass es zum Beispiel den berühmten türkischen Kaffee gibt. Kaffee ist ja nicht gleich Kaffee. Also das, was wir im Backerl kaufen, das ist nicht immer das Gleiche. Es gibt primär zwei Sorten bei uns im Handel. Da haben wir auf der einen Seite die Arabica-Bohne und auf der anderen Seite die Robusta-Bohne. Arabica hat eigentlich den Hauptmarktanteil, und zwar sprechen wir hier von so circa 60%. Der wesentliche Unterschied zum Robusta ist, dass die Arabica-Bohne weniger Koffein enthält, aber dafür um einiges ausgewogener im Geschmack ist. Und auch optisch schaut es ein bisschen anders aus. Wenn ihr euch eine Kaffeebohne vorstellt, hat die in der Mitte ja so eine Art Einkerbung. Und die ist bei der Arabica einiges wellenförmiger. Der Robusta hat aber auch noch einen hohen Anteil. Und zwar reden wir hier von immerhin doch noch 36%. Die sieht optisch mal anders aus, weil deren Einschnitt, Einkerbung, je nachdem wie man es nennen will, ist um einiges gerader. Robusta hat auch noch den Vorteil, dass die Pflanze selbst um einiges widerstandsfähiger ist und dass die Kaffeekirschen um einiges schneller reifen als bei der Arabica. Geschmacklich ist die hingegen nicht so ausgewogen, aber dafür bietet die halt wieder einen höheren Koffeingehalt. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, was ist mit den restlichen 4%? Die teilen sich auf die Sorten Excelsa, Stenophilia, Liberica und Maragogyp. Also das sind eher ganz exotische Sorten, die in kleineren Regionen angebaut werden. Die bekommt man auch dementsprechend schwer und sind dementsprechend teuer. Der Kaffee, der wächst ja nicht überall. Der ist nämlich äußerst anspruchsvoll, vor allem was das Klima anbelangt. Man findet ihn, wenn man so auf der Landkarte schaut, vorwiegend in Südamerika, in großen Teilen Afrikas und Indien. Der Kaffee will ein feuchtes und von der Temperatur her ausgeglichenes Klima haben. Also es darf keine extremen Spitzen nach oben und nach unten geben. Es sollte immer so im gleichen Rahmen sich bewegen. Nur dann gedeiht der wirklich gut und bringt auch eine ertragreiche Ernte. Das Ganze funktioniert so, man hat den Kaffeestrauch, da werden diese sogenannten Kaffeekirschen zunächst einmal geerntet und dann müssen sie aufbereitet werden. Und das kann man in zwei Arten und Weisen machen, und zwar in einer trockenen und in einer nassen Aufbereitung. Nasse Aufbereitung bringt auf der einen Seite eine höhere Qualität beim Endprodukt, hat aber auch den Nachteil, dass der Wasserverbrauch ziemlich enorm ist. Ich glaube, pro Kilogramm Kaffee werden hier so circa 130 bis 150 Liter Wasser verwendet. Also das ist durchaus ganz schön viel. Aber wie gesagt, ich erhalte dadurch eine höhere Qualität. Okay, nur wie funktioniert das jetzt? Zunächst einmal werden die frisch geernteten Kirschen mit Wasser gereinigt. Danach werden diese gequetscht und mit allen Resten, die an den Bohnen haften bleiben, fermentiert. Wenn die Fermentierung, das ist meistens nach ein paar Tagen abgeschlossen ist, werden die Bohnen trockengelegt und dann einfach entgereinigt. Die Trockenmethode funktioniert ein wenig anders. Da werden die Kirschen aufgebreitet auf so großen Flächen und von der Sonne getrocknet. Und zwar so lange, bis wir einen Wassergehalt von nur mehr 12% haben. Wenn man sich vorstellen kann, das dauert so circa 3 bis 5 Wochen. Und im Anschluss werden diese Bohnen dann mechanisch geschält. Okay, jetzt haben wir unsere Bohnen gewonnen, aber trinken können wir die noch lange nicht. Denn jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Punkt der Veredelung der Bohnen. Und zwar müssen wir diese mal rösten. Aber rösten, ja, das ist auch wieder so eine eigene Wissenschaft. Da gibt es dann auch wieder verschiedenste Stufen. Und zwar habe ich zunächst die helle Stufe, die mittlere, die starke, die auch die Wiener Röstung genannt wird, die doppelte und die italienische. Und die wird auch die Espresso-Röstung genannt. In Spanien gibt es dann noch eine spezielle Art der Röstung, und zwar wird das die Torrefaktor. Und darunter verstehe ich eine Kaffeeröstung mit der Zugabe von Zucker. Das Ganze gibt dem einen leicht karamelligen Geschmack und ist euch wirklich ja, ganz ein spezielles. Man darf sich jetzt aber nicht vorstellen, dass Bohnen nach Torrefaktor-Methode reingetrunken werden. Die werden in der Regel mit normalen, sage ich jetzt mal, Röstungen gemischt. Ja, wenn dann unsere Bohnen fertig geröstet sind, kommen sie entweder blended, also wie beim Whisky, also gemischt zum Beispiel jetzt mit einem Anteil Arabica und Robusta in den Handel, aber auch teilweise rein in den Handel. Gut, und jetzt muss ich den Kaffee auch irgendwie zubereiten und da gibt es auch wieder verschiedenste Varianten. Das, was sicherlich jeder kennt, ist mal die klassische Filtermaschine. Dann gäbe es noch die sogenannte Mokka-Kanne. Dann könnte man Kaffee noch unter sehr viel Druck zubereiten. Also bei der Mokka-Kanne spricht man, glaube ich, von ca. 1,5 Bar, wo das Wasser durch den Kaffee durchgeht. Die Espresso-Maschine kennen wir vom Heimgebrauch. Da gibt es ja Vollautomaten von Seiko, Jura etc. Und auch von den Kaffeehäusern, die verwenden nur solche Maschinen. Und da wird der Kaffee schon, also das Wasser, schon mit viel, viel mehr Druck durch den Kaffee, ich sage mal, geschossen. Ich glaube, man spricht hier so von 15 Bar aufwärts. Man sagt, dass diese Variante die beste ist, wo sich hier das meiste Aroma aus dem Kaffeepulver rausholen kann. Ja, dann gibt es noch die bereits angesprochene türkische oder griechische Variante. Da nehme ich ganz, ganz fein gemahlenes Pulver und koche das mehr oder weniger im Wasser mit. Und eine gibt es dann noch, die man erwähnen kann, und zwar die Aufgussmethode. Das kann man sich einfach so vorstellen, wie wenn man einen Tee aufgießt. So, jetzt haben wir ja schon mal einige Informationen, was Kaffee ist, wie wird der gemacht, was ist die Röstung etc. Jetzt, wie hat der eigentlich, weil wir wissen, ich habe ja erzählt, er wächst in Südamerika, in Indien etc. Wie hat der seinen Weg nach Österreich gefunden? Weil ja, Österreich liegt doch ein bisschen weiter weg von den besagten Gebieten. Da gibt es zunächst einmal eine wirklich schöne Legende, die vielerorts als die Wahrheit gesehen wird, aber sie ist eigentlich nicht. Aber ich finde, sie ist so schön, darum möchte ich sie mal erwähnen. Und zwar geht diese Legende auf die zweite Türkenbelagerung Wiens zurück. Und zwar nach dem Abzug der Türken haben sie einen Sack voll Kaffeebohnen in Wien vergessen. Naja, das war Österreichern generell fremd und hat sich gedacht, was ist das? Und man hat zunächst einmal auf Kamelfutter getippt. Man hat gedacht, okay, das ist Kamelfutter, mit dem fangen wir eigentlich nichts an. Das ist ja für uns total wertlos. Und so hat der Kaiser seinem Dolmetscher eben diesen Sack geschenkt. Und das war ein findiger Mann, der hat damit herumexperimentiert und gemerkt, da kann man doch ein köstliches Getränk daraus machen. Und so soll er das erste Kaffeehaus Wiens eröffnet haben. Stimmt, wie gesagt, nicht. Richtig ist, dass das erste Wiener Kaffeehaus von einem gewissen Johannes Theodat eröffnet wurde, und zwar im Jahre 1685. und das Getränk, das er dort ausgeschenkt hat, fand unter den Wienern riesengroßen Anklang. Und der Konsum stieg und stieg und stieg. Interessant ist ja, dass zu Beginn der Kaffeehauskultur die Griechen das Monopol zum Ausschenken des Kaffees in Wien innehatten. Das ist mit der Zeit aber dann gefallen und das durfte jeder ausschenken. Ganz am Anfang gab es natürlich auch nicht die Varianten, die wir heute kennen. Damals wurde, so sagen Erzählungen, den Gästen noch Tafeln gezeigt, auf denen waren Quadrate mit unterschiedlichen braunen Schattierungen eingezeichnet. Der Gast konnte wählen, er hätte gerne seinen Kaffee in dieser Braunfärbung und dann wurde es ihm auch so serviert. Den Höhepunkt erreichte man übrigens in Wien im 20. Jahrhundert, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da gab es, sage und schreibe, 600 verschiedene Kaffeehäuser in Wien. Ab 1950 leider begann ein rückwärtiger Trend. Das klassische Kaffeehaus war einfach nicht mehr in. Es kamen die modernen Espresso-Bars etc. Und ja, da wollte man jetzt hin. Da keiner wollte mehr so recht ins Kaffeehaus gehen. Man ist in der natürlich viele der berühmten Kaffeehäuser erhalten geblieben, aber die große Anzahl gibt es heute natürlich nicht mehr. Ende des 20. Jahrhunderts, so in den 1990er Jahren, kann man aber wieder einen ganz, ganz leichten Trend zum klassischen Kaffeehaus erkennen. Jetzt habe ich schon so oft das Kaffeehaus erwähnt, jetzt schauen wir uns mal genau an, was das eigentlich ist. Ein klassisches Kaffeehaus bietet im Gegensatz zu großen Ketten mit Hauptsitz in Seattle, keine Couch etc. an. Ganz klassisch hat man einen Marmortisch und einen sogenannten Tonnet-Sessel. Tonnet-Sessel, darunter versteht man eine Art Holzsessel mit einer speziellen Art von Bespannung. Eher spartanisch gehalten, aber haben dennoch ziemlich Stil. Natürlich hat das Wiener Café ist nicht nur diese einfache Ausstattung. Mittlerweile gibt es ein breites Spektrum an Möbel. Typisch für ein Kaffeehaus ist, dass man auf der einen Seite zwar sehr viele verschiedene Kaffeesorten trinken kann, aber den Speisen gibt es hier eher weniger. Man klar, es gibt bei einigen Kaffeehäusern Ausnahmen, die bieten auch mehr Speisen an, aber traditionell hat man hier eher weniger Speisen. Wenn, findet man einfache Sachen, wie zum Beispiel Würstel mit Saft oder halt süße Sachen wie Mehlspeisenkuchen oder Torten. Und ein Café ist in Wien berühmt für eine ganz besondere Spezialität, und zwar das Café Havelka. Ja, einige werden jetzt sicherlich wissen, auf was ich hinaus möchte. Im Café Havelka wurden früher von der Inhaberin traditionelle Buchteln serviert. Dem Ganzen wurde ja auch ein Lied gewidmet. Er möchte, ich verlinke es in den Shownotes, kann sich's anhören. Und zwar von Georg Danzer, der Nocker im Havelka. Da wird eben das Café Havelka besungen und auch die Buchteln, das Seidelbier, was man klassischerweise dazu trinkt, etc. Gutes Lied kann ich wirklich nur jedem mal empfehlen. Was auch typisch fürs Wiener Kaffeehaus ist, es gibt eigentlich jetzt im Gegensatz zu anderen Lokalen keine Beschallung, sprich keine Musik. Wobei einige, ganz, ganz wenige, bieten aber auch an bestimmten Tagen in der Woche Live-Klaviermusik an. Manchmal findet man auch noch vielleicht Lesungen, aber an sich gibt es im Kaffeehaus, mal abgesehen von den anderen Gästen, keine Beschallung. Und was auch typisch ist, wenn man wirklich ein klassisches erwischt, ist überhaupt kein Problem, wenn man reingeht, sich einen Kaffee bestellt und danach stundenlang in einer Zeitung schmökert. Ist im Wiener Kaffeehaus an sich kein Problem. Man heutzutage vielleicht nicht mehr so und nicht mehr in jedem, aber ein paar wenigen soll es angeblich noch so sein. Weil ich gesagt habe, Zeitung, das ist eben auch etwas ganz Markantes. Man bietet, wenn man etwas auf sich hält, eine breite Auswahl an Tageszeitungen an. Früher spielte sich auch sehr viel soziales Leben der Literaten in den Kaffeehäusern ab. Es war ein Treffpunkt eben von Literaten und Künstlern. Bekannte Schriftsteller, Theaterschreiber etc. waren zum Beispiel Hugo von Hofmannsthal, den kennt man vielleicht vom Jedermann, der Felix Seiten, der das Bambi geschrieben hat, also quasi die Vorlage für die Disney-Verfilmung, Arthur Schnitzler, Friedrich Thorberg, aber auch Gustav Klimt oder der berühmte Wiener Architekt Otto Wagner waren immer wieder in den Kaffeehäusern zu treffen. Die haben dort auch gearbeitet, sie haben philosophiert, sie haben diskutiert etc. Was natürlich auch zu einem Kaffeehaus gehört, ist der Kellner. Und der ist klassisch mit schwarzem Anzug, weißem Hemd und einer Fliege ausgestattet. Teilweise muss man zugeben, wirken sie ein bisschen nasal und naja, so klassisch grantig. Aber in der Regel sind die immer freundlich, da soll man sich nichts dabei denken, die meinen das nicht so. Ja, und vielleicht noch ein paar Beispiele für klassische Kaffeehäuser. Da hätten wir mal das Café Central, dann gibt es noch das Diglas, das Grinsteidl, das bereits erwähnte Havelka, das legendäre Café Hummel, das Café Sperl oder das Café Westend. Und das war nur eine kleine Auswahl an ganz klassischen Kaffeehäusern. Es gibt natürlich noch einige mehr. Würde man sagen, machen wir jetzt den Sprung zu der großen Auswahl an Kaffeearten, die man so im Kaffeehaus oder generell halt in Österreich bestellen kann. Man muss sich mal vorstellen, in Wien kennt man 50 verschiedene Arten des Kaffees, also das Endprodukt des Getränks. Nicht dazu gezählt sind die modernen Kreationen der bekannten Ketten aus Übersee, sondern das sind wirklich nur rein die man von der österreichischen Kaffeehauskultur her kennt. Unterschieden wird hier primär, ob es im Glas, im Häferl serviert wird, die Menge an Wasser, wie viel Zucker reinkommt und sonstige Zutaten, die man noch verwenden kann, um den Kaffee zu verfeinern. Fangen wir mal an bei meiner persönlichen liebsten Variante und auch der klassischsten und einfachsten unter Anführungszeichen, der kleine oder große schwarze oder auch Mokka. Ganz streng genommen wäre der Mokka eigentlich eine ziemlich stark geröstete Kaffeevariation, die extrem fein gemahlen wird, die man zum Beispiel für türkischen Kaffee verwendet hat. In Österreich und in Wien ist Mokka aber eher das Synonym für ein Espresso-ähnliches Getränk und den gibt es eben in kleiner oder in großer Ausführung. Eine weitere Variante wäre der Verlängerte. Der Verlängerte ist einmal auf Basis eines einfachen Mokkas, sprich der Kaffee von einem einfachen Mokka, aber man verwendet die doppelte Menge Wasser. Dadurch ist er halt nicht so stark wie jetzt ein doppelter Mokka oder ein großer Schwarzer. Beim großen Schwarzen verwende ich ja die zweifache Menge an Kaffee auf die gleiche Menge Wasser wie beim Verlängerten. Wenn man Schwarz nicht so gern haben möchte, dann bestellt man sich einen kleinen oder großen Braunen. Das ist im Endeffekt ein kleiner oder großer Mokka mit Milch. Eine spezielle Variante davon wäre auch die Schale Gold. Unter einer Schale Gold versteht man eigentlich einen großen Braunen mit viel mehr Milch. Und durch das Mehr an Milch bekommt der Kaffee so eine ja ziemlich goldene Farbe und von daher Schale Gold. Ein Klassiker, den sicher sehr, sehr viele kennen, wäre die Melange. Die Melange ist mehr oder weniger ein Verlängerter, der mit heißer, schaumiger Milch verwenkt wird. Und zwar das zu gleichen Teilen. Also da habe ich nicht mehr Milch oder mehr Kaffee, da habe ich 1:1 die Menge. Eine speziellere Variante davon wäre die Kaisermelange. Die wird verfeinert mit einem Cognac, einem Schuss Cognac und einem Eidotter. Das Ganze wird verrührt, ergibt eine ziemlich cremigere Konsistenz und ja, der Cognac gibt halt einen gewissen Pep. Und wenn wir schon beim Kaiser sind, kommen wir mal zur Kaiserin und zwar gibt es dann die Maria Theresia. Und das ist ein großer Schwarzer, also ein großer Mokka, verfeinert mit Eierlikör. Darauf kommt eine Haube Schlagobers. Und garniert wird das Ganze mit bunten Zuckerstreuseln. Die Varianten, die ich euch davor vorgestellt habe, wurden ja alle im Häferl serviert. Und hier haben wir mal eine Variante, die im hohen Kaffeeglas serviert wird. Und wenn wir schon beim Glas sind, kommen wir gleich zum Einspänner. Der wird ebenfalls im Glas serviert. Und zwar bekommt man hier einen doppelten Mokka mit extrem viel Schlagobers obendrauf. Das Ganze hatte nämlich einen geschichtlichen Hintergrund. Den Einspänner haben nämlich früher die Fuhrwerksfahrer oder Fiakerfahrer getrunken, mehr oder weniger erfunden. Denn wenn man mal so in Fahrt war und einige Fuhren hatte, konnte man sich nicht eine Pause gönnen, um Kaffee zu trinken. Aber was hat man gemacht? Man ist ins Kaffeehaus gegangen, hat sich einen Kaffee genommen und ihn halt so mitgenommen auf sein Fuhrwerk. Gut, das Problem war, der ist relativ schnell ausgekühlt. Und da kam man auf die findige Idee, Man setzt einfach Schlagobers oben drauf und der Schlagobers ist mehr oder weniger erfüllt eine Warmhaltefunktion. Außerdem wurde das Glas auch noch so geformt oder was hatte so eine spezielle Form, dass der Fuhrwerker in der einen Hand den Kaffee halten konnte und in der anderen Hand die Zügel. Von diesem Getränk gibt es übrigens auch wieder eine spezielle Variante, und zwar wird es der überstürzte Neumann. Und das funktioniert ein bisschen anders, und zwar wird hier zunächst in das Glas das geschlagene Schlagobers gegeben und darauf kommt dann der Mokka, sprich das wird mit dem doppelten Mokka überstürzt. Benannt ist es übrigens nach dem Erfinder, dem Herrn Neumann. Und so sagt die Legende oder die Geschichte, das war ein ganz spezieller Gast in den Wiener Kaffeehäusern. Den konnte man überhaupt nichts recht machen. Der hatte immer irgendwelche Sonderwünsche. Normaler Einspänner war dem nicht gut genug. Und so hat er gemeint, geben Sie doch zuerst das Schlagobers rein und dann kippen Sie meinen Kaffee drüber. Tja, schmeckt vielleicht ähnlich oder gleich, aber der Gast war zufrieden. Was will man denn mehr? Ja, dann hätte man noch eine spezielle Variante, da gäbe es dann den Franziskaner. Und das ist mal ein ganz leicht verlängerter Mokka, also nicht so stark wie der verlängerte, sondern nur mit ein bisschen mehr an Wasser. Und das Ganze wird dann mit heißer Milch und Schlagobers vermischt. Wenn wir schon beim Franziskaner sind, gehen wir mal einen anderen Orden über, den Kapuziner. Das ist ein kleiner Mokka, da kommt ein Tropfen Schlagobers, also nicht geschlagenes, flüssiges Schlagobers hinein. Okay, was hat das jetzt mit Kapuziner zu tun? Berechtigte Frage, würde ich mal sagen. Der Name kommt daher, durch diesen Tropfen Schlag soll der Kaffee eben die Farbe der Kutte der Kapuziner bekommen. Ja, mag so sein. Ich weiß es jetzt selbst nicht so genau, wie die Farbe ist, aber von daher kommt auf alle Fälle der Name des Getränks. Dann gäbe es da noch den Kosakenkaffee. Der wird wieder im Glas serviert, und zwar im Einspännerglas. Und zwar basiert der auf einem kleinen Mokka. Darauf kommt Rotwein, Wodka und flüssiger Zucker. Und das Ganze wird vermengt und so serviert. Dann gäbe es da noch den Pharisäer. Der wird ebenfalls im Einspännerglas serviert. Und da wird zunächst einmal Rum mit Zucker vermischt und dann das Ganze mit doppeltem Mokka aufgegossen. Ja, und zum Schluss gibt es noch eine Schlagobershaube obendrauf. Eine mal kalte Variante wäre der Mazagran. Das ist im Endeffekt ein abgekühlter doppelter Mokka und der wird dann noch mit Eiswürfel dazu serviert. Als kleinen Zwischengang würde sich zum Beispiel wunderbar, wie der Name schon sagt, ein Intermezzo anbieten. Darunter versteht man einen kleinen Mokka mit Schokolade und Creme de Cacao. Das wird alles vermengt. Und dazu wird dann klassischerweise eine Praline oder Schokokaffeebohnen serviert. Und einen habe ich noch, den ich euch erklären möchte, und zwar der Sperbertürk. Und das ist ein doppelt starker türkischer Kaffee, der mit Zucker aufgekocht wird. Der Name kommt übrigens von Friedrich Thorbergs Tante Jolesch, und zwar in diesem Buch gibt es die Figur des Rechtsanwalts, den Herrn Sperber, und der soll das eben getrunken haben. Es gäbe noch etliche andere Variationen, die ich euch vorstellen möchte, aber ich denke, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Selbst von den vorgestellten Varianten werdet ihr vermutlich nicht in jedem Kaffeehaus alles bekommen. Was es sicherlich immer gibt, ist der kleine und große schwarze oder der Mokka, den verlängerten, den kleinen großen braunen, den Melange, teilweise auch den Einspänner. Die anderen, ja, kommt dann stark aufs Kaffeehaus an, wo ihr hingeht. Ausnahmsweise gibt es in der heutigen Folge mal kein Rezept zur Sendung, aber ich verspreche euch, in der nächsten wird wieder nachgeholt, denn bei dem Thema gibt es wieder ein passendes Rezept. Wer mir auf Twitter folgt, mich in Facebook geliked hat oder in Instagram folgt, wird es vielleicht schon gesehen haben, was die nächste Folge so bringen wird. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen und interessanten Überblick über die österreichische Kaffeehauskultur geben. Wenn es noch Fragen zum Kaffee in Österreich etc. gibt, bitte gerne immer noch her damit, wie ihr uns erreichen könnt. Ja, das erfahrt ihr wie gewohnt im Abspann. Tja, viel Spaß beim Nachkochen kann ich euch jetzt eigentlich nicht wünschen.